Abend werden wir noch den letzten Teil von den 16 Atemübungen, Anapanasati-Übungen, das noch übrig bleibt, behandeln. Das sind die Übungen, die mit Achtsamkeit gegenüber Gefühlen, Achtsamkeit gegenüber Geist und Achtsamkeit gegenüber Geistobjekten, oder Geistobjekten ist nicht die beste Übersetzung, die Objekten, die vielleicht nützlich sind, um das Verständnis von Ichlosigkeit und von bedingten Entstehung zu vertiefen und zu realisieren, unmittelbar. Und morgen haben wir immer diese Seite von auf körpergerichtete Achtsamkeit betont. Unsere Praxis mit den Elementen ist nichts anderes als das. Dann heute noch auch ergänzen wir das, was wir gesagt haben. Und dann bringen wir das alles zusammen. Dann, wir haben schon erwähnt, dass in Kayagata Sati Sutta, in Satipatthana Sutta, Atmen, vier erste Atemübungen, vier von den 16, vier ersten von den 16 Übungen kommen als sozusagen Eintritt in Praxis von Achtsamkeit auf den Körper gerichtet, die auf den Körper gerichtet ist. Und wir haben betont, dass da wir haben normalerweise in Samyutta Nikaya, in anderen Plätzen außer Satipatthana Sutta, Kayagata Sati Sutta, wir haben immer 16 Übungen. Hier haben wir nur vier Übungen, weil was betont wird, ist bloß Achtsamkeit auf den Körper. Also alle die Übungen, die kommen, wie betont wird, sind Hauptziel ist, dass der Geist sich im Körper etabliert, er innerlich im Körper befestigt, wie sagt Santasatavayati. Er findet Ruhe in dem Körper. Wenn Sie Ruhe in dem Körper finden, Qualität von Leben ändert sich und dann alles wird anderes. Und was sind die Mittel, damit man der Geist sich innerhalb vom Körper befestigt und im Körper Ruhe findet? Draußen eben findet der Geist keine Ruhe. Wir haben damit angefangen, dass das ist Natur der Welt, dass überall, sogar in Mitte von tiefsten Ozean, überall gibt es Unruhe. Damit man zur Ruhe kommt, muss man den Geist immer konsequent innerhalb des Körpers aufbewahren. Alle Eindrücke, die wir haben von der äußeren Welt, wir können nur innerhalb des Körpers bearbeiten. Anderswo nicht, deswegen Grundprinzip von Buddhismus ist, dass die Wahrheit von Dukkha, von Entstehen von Dukkha, Wahrheit über Ende von Dukkha, Wahrheit von dem Weg, die zu Ende von Dukkha führt, Wahrheit von Entstehung von der Welt, von Ende von der Welt, kann man nur innerhalb des Körpers finden. Draußen findet man nie. Und was jetzt geschieht, ist, dass alle sich Mühe geben, die Wahrheit außerhalb des Körpers zu finden, aber findet man nie. Es ist nicht möglich. Nur wenn man Ruhe im eigenen Körper findet, in sich selbst findet, findet man Wahrheit über sich selbst und über die Welt und findet man auch ein Problem, was Beziehung zwischen sich selbst und die Welt wird auch dadurch gelöst, dann gibt es auch keine Konflikte. Und der erste Schritt dazu, der beste Schritt, ist dann die Aufmerksamkeit auf Atmen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass der Atem ist ein Dhamma, ein Phänomen. Dass, obwohl er dem Körper gehört, wenn man sich auf ihn konzentriert, man übt Aufmerksamkeit gegenüber dem Körper. Er ist geistgeschaffene Körperlichkeit. Also indem er geistgeschaffene Körperlichkeit ist, er bringt unmittelbar zum Ausdruck auch Zustand des Geistes. Also beide, Zustand des Körpers und Zustand des Geistes, wir können unmittelbar erfahren, wenn wir mit Körper und Geist den Atem, nicht atmen, Atem, den Atem betrachten mit Achtsamkeit. Der buddhistischen Lehre nach, was sind noch andere Phänomene, was sind noch andere Dhammas, die dem Körper gehören, aber von Geist geschaffen sind? Das ist dann Ergänzung für Körperbetrachtung, unsere Sprache, Vachi Vinyati, Sprache in der buddhistischen Terminologie, in Abhidharma, Sprache heißt nichts anderes als Vachi Vinyati, was Manifestierung durch Sprache. Manifestierung von was? Von Geist. Sprache ist auch von Geist geschaffene Phänomen, das dem Körper gehört, genauso wie Atmen. Atem. Nicht Atmen. Atem. Also indem man, bitte? Und Gefühle. Sind es die drei Gestaltungen? Nein, nein, wir sind bei Sprache. Ja. Sprache gehört dem Körper, aber es ist geistgeschaffene Körperlichkeit. Wie geistgeschaffene Körperlichkeit, diese, wenn Sie dann später mit den Kalapas befreundet sind, dann sehen Sie sehr klar, wie diese karma-geschaffene Erde Kalapas im Hals werden gereibt durch geistgeschaffene Kalapas, Wind von geistgeschaffenen Kalapas. Wenn Sie sprechen, ist eine Absicht da und werden erzeugt, kommt zu Geistesprozess, werden erzeugt die Kalapas, geistgeschaffene Kalapas, wo Windelement dominierend ist, und dann reiben sie sich zusammen wie zwei Hölzer und kommt Sprache zustande. Wunderschön zu sehen, die Kalapas. Und dann, was ist noch dritte Phänomen, das dem Körper gehört, aber von Geist geschaffen ist? Kaya Vinyati. Wenn wir Körper bewegen, wenn der Mönch Dhammadipa jetzt so macht, was macht man? Er erzeugt Kalapas durch den Geist. Wo, wenn wir den Körper bewegen, erst gibt es Absicht, dann kommen die Geisteprozesse. Der Körper kann sich nicht selbst bewegen, muss man immer, immer daran denken. Der Körper ist so wie eine Holzpuppe. Wie sich diese Holzpuppe bewegt, es gibt da verschiedene Schnurren, dann der kluge Manipulator, Puppenspieler, dann manipuliert das und Puppe macht so. Das ist genau dieser Geist, dann erzeugt diese Geist geschaffene Kalapas, die dann, wo Windelement überwiegend wird, diese dann transportieren. Das sind die tragende Kalapas, die dann durch denen die anderen werden getragen. Und die Schnurren ist nichts anderes als dieser Nervenapparat, das gehört zu der Puppe. Aber der Kluge manipuliert dann. Wunderschön. Also, was zeigt es? Auch wenn wir nicht die Kalapas jetzt sehen, diese geistgeschaffene Kalapas, wo Windelement vorwiegend ist, was zeigt es? Dass diese Sachen, angefangen mit Atmen, uns unmittelbar zeigen, Zustand des Geistes. Und indem sie Körper gehören, Sprache gehört dem Körper, Atem gehört dem Körper, die Körpergestikulation gehört dem Körper. Obwohl sie Körper, diese Phänomene dem Körper gehören, sie sind Geist geschaffen. Deswegen lassen sie uns unmittelbar erkennen, Zustand des Geistes. Jemand, der sich lange, lange Zeit mit Geist beschäftigt, er braucht nicht viel zu denken, er braucht nicht unbedingt übernatürliche Kräfte. Er sieht, wie die Leute atmen, er sieht, wie die Leute sprechen, er sieht, wie die Leute gehen und weiß, der ohne Sprache, ohne unmittelbar, direkt, was Zustand des Geistes ist. Wie wir uns benehmen, wie wir sprechen, wie wir atmen, bringt unmittelbar zum Ausdruck Zustand des Geistes. Und das sieht man unmittelbar, ohne Wörter, ohne einfach durch Betrachtung des Körpers. Man braucht dafür keine Konzepte. Wenn Achtsamkeit vorhanden ist, wenn Konzentration vorhanden ist, Atmen wird anderes, Sprache wird anderes, die Körperbewegungen werden anderes. Wenn Konzentration, Gleichmut, Weisheit, Entschluss, Anstrengung anwesend sind, was geschieht mit dem Körper, ist ganz anderes, als wenn sie abwesend sind. Also durch unmittelbare Beobachtung von dem Körper, wir genau wissen, Zustand des Geistes, ohne Worte, ohne Ausdrücke, ohne dass man es mit Geist bearbeitet. Und dann lebt man in Dhamma, in Dharma, in Wahrheit. Man wird nicht von den Wörtern getäuscht. Die Wörter ist das, was uns diese unmittelbare Erfahrung von der Realität verhüllen. Also jemand, der je mehr wir Erfahrung in Kaya Gata Sati, in Konzentration auf den Körper gerichtet, Aufmerksamkeit auf den Körper gerichtet haben, desto weniger wir verlassen uns an die Werte, an die Konzepte und wir leben dann in unmittelbaren Erfahrung von der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das sind die Elemente, das ist nichts anderes als die Wahrheit. Wahre Leben, wahre Existenz, ist diese Elemente. Was sonst es da gibt, das haben wir durch den Konzepten über die Elemente dann gestapelt, sagt man. Übergestülpt. Darüber Gestülpt. gestülpt. Wunderschönes, wunderschönes Oh. Wort. Dann beobachten Sie sehr, sehr klar, indem Sie mehr Achtsamkeit über den Körper üben, beobachten Sie genau klar, was Sie alles da übergestülpt haben. Sehr wunderschöne Betrachtung. Oder Geschichte. Geschichte. Viele, viele Schichten da von verschiedenen Vorstellungen. Und wenn man in Körperachtsamkeit lebt und hat sich dort tief eingelebt, diese Schichten fangen an zu schüttern. Deswegen einige von euch waren ein bisschen unruhig, indem es geschüttert hat. Aber das ist sehr gutes Schüttern. Wunderschöne Schüttern. Diese Schüttern ist, obwohl es als sie es als negativ schätzen, es ist eigentlich sehr positiv. Dadurch dann kommt man zur unmittelbaren Erfahrung von Wahrheit, wie die Sachen wirklich sind. Und in der Tat, die Sachen sind wunderschön, die Elemente sind sehr wunderschön. Aber dass wir da geschichtet haben, ist nicht so wunderschön. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich mehr mit dieser Achtsamkeit auf Körper gerichtet, auch im täglichen Leben beschäftigt, damit man sich nicht mit diesen Schichten zu viel identifiziert und bei unmittelbaren Erfahrungen von den wahren Phänomenen von Wahrnehmung bleibt. Wenn man bleibt bei den wahren Phänomenen der Wahrnehmung, dann der Geist wird beruhigt und bleibt sitzen. Dann der Affe, wenn er weiß, dass er keine Chance hat zu springen, er beruhigt sich und dann er macht keine Probleme. Das Kalb, wenn es zu der Säule Fall, zu dem Fall gebunden wird, es läuft, läuft, läuft eine Weile, dann wenn sieht, dass keine Chance, dann bleibt ruhig da sitzen. Ein wilder Elefant auch, wenn er aus dem Wald kommt, dann wenn er gefangen wird, er läuft wie verrückt an die Säule, dann sitzt er. Und wenn er lange Zeit sitzt, dann kann er auch die anderen wilden Elefanten zähmen. Dann bekommen die Sibenitzer in Sri Lanka, damit sie wilde Elefanten im Dschungel fangen, dann benutzen sie die gezähmten Elefanten. Die kommen dann und dann, wenn sie sich gezähmt haben, mit den Elementen kennen sie auch alle andere zusammen, weil alle andere nur, sind nur Elemente. Dann wunderschöne Sache, die Elemente. Dann, was kommt nach Atmen, wenn man durch Atmen Aufmerksamkeit, wenn Sie mit Atmen arbeiten, sich an Atmen gewöhnen, immer von Atmen bewusst werden, automatisch dann wird der Geist innerhalb von dem Körper. Und dann dieses Bewusstsein kommt, dass aha, alles, was ich wirklich erfahre in der Welt, ist durch den Körper. Die nächste Übung nach in Satipatthana Sutta, in Kaya Gata Sati Sutta, nach der Übung über Einatmen und Ausatmen, das ist Übung, damit man diese wilden Elefanten zähmt. Wenn der wilde Elefant bei Atmen bleibt, er hat keinen Raum, er sitzt dann. Wenn der Elefant, wilde Elefant sitzt, dann kann er genau verstehen, was da passiert ist. Und was ist nächste Übung? Die vier Körperstellungen, Iriapatas. Jedes Kind weiß, dass ich sitze, ich liege, ich gehe, ich stehe. Das ist keine Kunst. Aber indem Sie Aufmerksamkeit innerhalb des Körpers aufbewahrt haben, gefestigt haben, Geist dadurch, der Geist wird beruhigt, dann was sieht der gute Geist in was da etabliert sich in der Erde-Element. Die Erfahrung von Körper, wenn er sitzt, wenn er geht, wenn er liegt, wenn er steht, ist etabliert in Erde-Element, in dem Härte, Weichheit, Schwere, Leichtheit und so weiter da ist, dann wird dieses Erde-Element durch Wasser zusammen mit den anderen Elementen als eine Masse gehalten, das unser Körper ist. Es wird durch Feuer-Element, es wird gereift, es wird geheizt, Temperatur kommt, dann kommen die anderen, wenn Temperatur da ist, dann kommen die anderen Elemente zur Reife. Dann durch Wind wird die Erde gestützt und Wasser und diese Masse, das Temperatur hat, wird gestützt. Wenn man so sieht, dann weiß man, ich sitze, ich stehe, ich gehe. Und wenn er dann steht, steht er mit Achtsamkeit. Wenn er sitzt, sitzt er mit Achtsamkeit, gerade, mit ruhigen Atmen. Wenn er liegt, liegt er im Gleichgewicht, mit ruhigen Atmen, Weil alles hat sich beruhigt durch diese Weisheit von Elementen, indem der Körper innerhalb des Körpers bleibt, bleibt er in der Ruhe. Und in Ruhe geschehen die vier Körper. Die vier Körperstellungen. Auch wenn er die Sachen schnell macht, wenn er dann er geht schnell oder er hat was Dringendes zu machen, indem er innerhalb des Körpers ist, er kann diese Ruhe aufbewahren. Bewahren. Das ist dann Yoga. Wenn Sie Yoga üben, Sie können dann sogar in sehr komplizierten Körperstellungen lange Zeit bleiben, mit voller Ruhe, ohne Anstrengung. Warum? Weil der Geist bleibt mit dem Körper verbunden. Er zerstreut sich nicht draußen. Dann hat er große Kraft und kann er die Prozesse des Körpers beeinflussen. So, dass die Elemente im Gleichgewicht bleiben. Ob sie im Gleichgewicht sind oder nicht, sieht er immer am Zustand von seinem Atmen. Das ist Ausdruck für die körperliche Gestaltung. Dann nächste Übung, die körperliche Bewegungen mit klarem Wissen. Sampajana, klarem Wissen. Wissensklarheit. Was ist Wissensklarheit? Dass man weiß, was bewegt ist und wer das bewegt. Wenn man weiß, was bewegt ist und wer das bewegt, dann kein Platz für dauerhafte Beschmutzungen des Geistes. Man sieht alles, Körper und Geist, nur als Prozesse. Kein Platz für einen Ich. Indem man das klar sieht, dann sieht man, dass wenn man da Ich hinein in diesen Prozessen bringt, in Armstrecken, in um sich herum sehen, in Toilette zu gehen oder mit der Schale auf Essen warten, wenn man da hinein Ich bringt, dann kriegt er immer über Kopf, so wie der gute Jeschke in Lemberg, in dem alten, guten Österreich, obwohl so große Talent, super spitze Geigespieler, immer kriegt er auf den Kopf, weil sobald dieses Bewusstsein von Ich entsteht, spielt man immer falsch. Immer kriegt man über Kopf. Aber wenn man von den Prozessen bewusst ist, wie schön kann man Arm ausstrecken, wie schön geht man mit welchen Wie sagt man, mit welcher welche Adler gehen? Hm? Anmut. Hm? Eleganz. Welchen Anmut, Eleganz, dann, wenn die Elemente mit dem zusammen mit Achtsamkeit, Konzentration und alle diesen guten Zutaten, was für ein schöner Topf da ist, für so viel, mit welchem Anmut kann man dann gehen? Und kann man für sich selbst auch schöne Gerichte kochen und auch für die anderen kann man vielen, vielen helfen, indem man mit den Elementen bleibt und mit den guten Eigenschaften des Geistes. Dann nächste Übung, dann sind die 32 oder wenn wir exakter arbeiten, 42 Körperteile. Wie wir gesagt haben, egal 32 oder 36 in der nördlichen Tradition, das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, dass man sich nicht mit diesem mit dieser Erde, mit diesem Wasser, mit Wind und Feuer identifiziert. Und man dann findet Ekel für den Geist, der sich damit identifiziert. Und wenn man Ekel, Nibida, wird man entsetzt. Ekel findet für den Geist, dass sich damit identifiziert, dann lässt man los. Wenn man loslässt, wie das für ein Gefühl? Wie in der Schweiz. Dann in Satipatthana Sutta kommen die Elemente, damit man noch klareres Verständnis hat von dieser ichlose Natur, von selbst und von der Welt. Verständnis von den Elementen ist nichts anderes als Verständnis von ichlose Natur, von sich selbst und von der Welt. Und da am Ende, wenn man noch darüber noch nicht klar ist, aber gewisse Einsicht hat, dann was kommt? Friedhof-Betrachtungen. Diese Wandel, das Friedhof-Betrachtung ist nichts anderes als Wandel von den Elementen. Und wenn man das alles mit Weisheit erfährt, mit Gelassenheit erfährt, dann, obwohl man sieht diese ekelhafte Sachen, wenn Geist konzentriert ist, man sieht sie in Jhana, in Vertiefung, erste Vertiefung, und man erfährt Piti, Entzückung, wunderschöne Sache, dieser Geist. Der Geist hat, obwohl er ekelhafte Objekte sieht, er bleibt im Zustand von Entzückung. Piti, Entzückung. Und er bleibt ruhig innerlich befestigt und dann erlässt sich nicht von Körperlichkeit täuschen. Der Geist wird, wenn wir Objekte von des Geistes verstehen, dann der Geist kommt zur Ruhe, weil Unruhe des Geistes ist durch Objekte bedingt. Und mit diesem Verständnis dann kommen wir abend zu Betrachtung der Gefühle, Geist und Geisterobjekte durch Verständnis, tiefere Verständnis von Atmen, Meditation. Und jetzt machen wir eine Pause. Wir haben schon unsere Zeit überschritten. Und dann meditieren wir weiter.